In Großbritannien war der Chef gestorben, in der Sowjetunion lebte er weiter. Denn in Moskau hatte man die starke Resonanz auf Gustav Siegfried I. genau registriert und einen ähnlichen Sender geplant. Als Autor und Sprecher war der Schriftsteller Fritz Erpenbeck ausgewählt worden, der seit 1935 mit seiner Frau Hedda Zinner in Moskau lebte. Etwa eine Woche nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion war er zu Walter Ulbricht gerufen worden, der einer der wichtigsten Funktionäre der Exil-KPD war. 1975 erinnerte sich Erpenbeck für eine Publikation des staatlichen Rundfunkkomitees der DDR. Der Genosse Ulbricht empfing mich mit dem lapidaren Satz: Du bist der SA-Mann Hans Weber. Wie bitte? Er erklärte mir, dass ich ab sofort einen illegalen Sender, wie es deren in England bereits mehrere gab, aufzubauen hätte. Inhaltlich mit der Fiktion: Rebellische SA-Gruppen, die sich Fronde nennen, vertreten durch ihren Rundfunksprecher Hans Weber, bekämpfen die Nazimacht, indem sie sie systematisch zersetzen. Das war ein geschickter Schachzug, denn die SA, also die Sturmabteilung der NSDAP, war 1934 während des sogenannten Röhm-Putsches zugunsten der SS entmachtet worden, hatte also noch eine Rechnung mit Hitler und der SS offen. Erpenbeck berichtete, dass ihnen Gustav Siegfried I. als Vorbild diente. Allerdings hielten sie die politische Wirkung des Chefs für zu gering. Deutsche Kriegsgefangene sagten aus, dass sie die Schimpfkanonaden als sexuell aufputschenden Soldatenulk verstanden hatten. Erpenbeck entwickelte deshalb andere Pläne für seinen Sender der SA-Fronde. Wenn wir mit unserem Sender der SA-Fronde möglichst viele vom Nazismus enttäuschte oder nur Neugierige erreichen wollten, also meist kleinbürgerliche, vermeintlich unpolitische Menschen, denn andere hörten oft unter Lebensgefahr die regulären deutschsprachigen Sendungen aus Moskau und London, so mussten wir uns zunächst Quantität und Qualität des politischen Inhalts sorgsam überlegen. Selbstverständlich durften wir uns nicht als Kommunisten bekennen, wohl aber konnten wir als rebellische SA-Männer gelegentlich von der Kommune wohlwollend, manchmal sogar bewundernd sprechen. In der Hauptsache jedoch wirkten wir bewusst, unserem Auftrag der Zersetzung entsprechend, nur enthüllend, radikal kritisierend, Ärger und Missmut verstärkend. Wir zielten, als Sender der SA-Fronde, sinnentsprechend fast ausschließlich auf SS, Staats- und andere Nazi-Funktionäre, große wie kleine. Die Bekanntheit von Gustav Siegfried I. wollte sich der neue Sender allerdings bei allen inhaltlichen Differenzen zunutze machen. Schon am 23. September 1941 und damit nur einen Monat nach Sendebeginn wurde so etwas wie Brüderschaft angeboten. Aber erst wurde kräftig gegen die deutsche Siegeseuphorie ausgeteilt. Es gibt so dämliche Arschlöcher und Biertischstrategen, die sich ein Loch in den Bauch freuen, dass wir Kiew genommen haben. Was haben wir davon? Einen Trümmerhaufen mehr. Fragt lieber mal, wofür die 100.000 Kameraden verreckt sind, die reingehetzt wurden in den Tod. Weg mit der Propaganda, heraus mit der Wahrheit. Hallo, hallo, hier spricht der SA-Mann Hans Weber über den Sender der SA-Fronde. Hallo, hallo, Gustav Siegfried I., an dieser Stelle ein Wort an dich. Wir von der SA-Fronde sind mit eurer politischen Einstellung nicht einverstanden. Ihr habt noch Illusionen, dass der Führer besser sei als die anderen. Aber trotzdem glauben wir, dass wir mit euch ganz gut eine Strecke zusammenmarschieren könnten gegen diese korrupte Lausebande. Wenn ihr derselben Ansicht seid, dann sagt mal euren Chef, dass er sich mit uns in Verbindung setzt über die TWZ 7654. Wir wollen mal ausknobeln, was wir machen können. Mit Funkgruß, Hans Weber.